Ja, also ihr seid jetzt Schülerinnen und eine Lehrerin der Gesamtschule Wilhelmsburg und habt uns hier an den Ort geführt. Da steht an der Bretterwand Zeichen von Respekt. Könnt ihr uns erklären oder erzählen, warum ihr uns jetzt hier hingeführt habt und was eure Geschichte ist, die mit dem Nein sagen oder dem Verschwinden zu tun? Waren halt in der Schule eben halt so eine Galeristengruppe aus 15 Leuten. Ja, und dann sind wir halt gemeinsam zur Documenta gefahren, haben uns dort die Kunst angeschaut, haben sehr viel mitgenommen und sollten dann halt ein kleines Künstlerbuch gestalten und halt mit Sachen füllen. Wir hatten auch sehr viele Aufgaben auf, die haben wir dann alle an dem Tag dann halt noch schriftlich bearbeitet. Und danach sollten wir es halt dann übermalen, überkleben, Seiten rausreißen, eben halt gestalten. Am Ende haben wir dann halt aus den ganzen Künstler-skizziert Büchern da halt ein ganzes Buch zusammengebastelt. Heißt Anything Art. Haben wir jetzt auch mittlerweile verlegt gehabt. Und ja. Wir hatten halt auch eine Book Release Show, aber die Sache ist wir werden nicht wirklich ernst genommen. Also man schaut sich einfach mal unser Buch an, denkt so, ah, oh, das ist ja ganz schön, hat eine Schule gebastelt, aber wir werden nicht so als Künstler richtig akzeptiert und nicht wirklich ernst genommen. Und dann war das halt auch so, dass wir uns halt bei der IBA haben wir eben halt ein Atelier angefragt gehabt, also dass wir eben halt einen Raum kriegen, wo wir uns dann eben halt ausleben können, ausbreiten können, irgendwas herstellen könnten. Haben sie sich halt eine Zeit lang halt nicht wirklich gemeldet gehabt und dann kam halt irgendwann, okay, jetzt kriegen sie halt hier einen Raum. Okay, vielleicht kannst du jetzt halt mitziehen. Ja, und da sollen den Raum konnten wir dann gestalten, wie wir wollen. Wir hatten halt die paar Quadratmeter. Und ja, wir haben dann drei Leute von uns haben dann mit Farbe um uns geschmissen und Frau Wiemer hat dann immer uns alleine gelassen, also dass wir das dann machen. Und ja, dann ist da. Wie viele Tage waren wir? Ich glaube, das war nur eine Woche, die Ja, wir da eine Woche. insgesamt gearbeitet haben. Ja, genau, eine Woche haben wir daran gearbeitet. Und da sind dann auch Leute aus der Schule noch also dazugekommen, die eigentlich gar nichts mit Kunst zu tun haben, die aber an diesem Thema Interesse gefunden haben. Und ja, Also zumindest, wir haben dann halt den Raum gestaltet gehabt und ja, was wir dann halt am Ende davon bekommen hatten, war eigentlich gar nichts, weil die IWA hat nicht wirklich Werbung für uns gemacht, also in dem Sinne, dass wir halt Künstler sind. Wir wurden halt in dem Sinne wirklich nicht ernst genommen. Die haben halt gesagt, ja, der Raum sieht schön aus, dies, das, jenes, aber am Ende haben wir halt immer noch kein Atelier gekriegt. Ja. Aber ihr hattet doch dann auch die Ausstellung, also die, was du vorhin sagtest, Book Release Party da, Party, naja, Vorstellung vom Katalog im Gängeviertel. Ja, und da war halt auch die Sache, also da wurden wir dann auch zum allerersten Mal wirklich ernst genommen, also auch von Künstlern, die gesagt haben, wow, die können ja wirklich was. Und da war halt auch die Sache, die IWA hat jetzt zum Beispiel, nee, die Kulturstiftung hat den anderen Künstlern Räume in Wilhelmsburg angeboten. Aber da fragen wir uns wiederum, warum bieten sie anderen Leuten, die nicht in Wilhelmsburg sind, hier Künstlerateliers, also Ateliers an, anstatt mal hier zu fragen, wollt ihr ein Atelier haben oder so? Und das finden wir halt auch ein bisschen blöd. Was ich nochmal fragen wollte, ist, was ihr euch wünschen würdet, was mit diesem Gebäude passiert, wenn ihr das bestimmt habt. Ja, dass wir vielleicht da. Also, dass wir da vielleicht einen Raum kriegen könnten, vielleicht. Also. Ja. Finde, wir sollten das ganze Gebäude kriegen. Wir sollten das ganze Gebäude Ja. kriegen. Wir sind ja auch viele Schüler, also da würde es eigentlich auch Wenn schon, passen. denn schon. Das Atelierhaus der Schule sozusagen. Ja. Ja, cool.